So, heute geht es weiter mit unserer Botschaft. Christ's revelation Die in Offenbarung von all Christus Jesus in things. allem. Christ's revelation in all Die Offenbarung things. von Jesus Christus in allen Dingen. We need this revelation to Wir live in brauchen his kingdom. seine Offenbarung, um in seinem Königreich zu leben. Amen. We need revelation, his own revelation to see his kingdom. Wir brauchen seine eigene Offenbarung, um sein Königreich zu We sehen. need his revelation to enter. Wir brauchen seine Offenbarung, um hineinzugehen. And we need his revelation to keep on living there. Wir brauchen seine Offenbarung, um weiterhin dort zu leben. Is somebody getting it? And keep on living there. Und weiterhin dort zu leben. And never to be outside. Und niemals davon rauszukommen. And these revelations are so bright. Und diese Offenbarungen sind so breit, In everything. Revelation in vielgefächert. everything. In all things. Jegliche Offenbarung. It's like if you have a child, if you give birth to a child into this world, and this child is learning how to eat. Es ist so, als wenn du ein Kind in diese Welt gebärst und dieses Kind lernt zu essen. He's going to learn how to sit down. Oder lernt sich hinzusetzen. He's going to learn how to walk. Oder wie man geht. He's going to learn how to just lie down. Oder wie man sich hinlegt, Are you richtig. getting it? There are a lot of steps. They are step by step. Und alles ist Schritt für Schritt. They are in a process. Alles ist ein Prozess. Are you getting it? So that is how it is in the kingdom of Christ So ist Jesus. es im Königreich von Christus Jesus. Amen. Amen. There are a lot of things to learn. Es gibt viele Dinge, die man lernen kann. Even more than what you are, even to what people are learning here on earth. Sogar mehr als das, was Menschen hier auf dieser Welt lernen. Amen. Amen. And the real teacher is the Holy Spirit. Und der wahre Lehrer ist der Heilige To Geist, teach us how to live the life of Christ der uns Jesus. beibringt, wie wir das Leben von Christus Jesus führen. Are you getting it? There is no example of somebody that ever lived the life of Christ Jesus Es gibt kein Beispiel on von einer earth. Person hier auf Erden, die das Leben von Jesus Christus geführt There hat. is no example of the only true God on earth except Christ Es Jesus. gibt kein Beispiel von einem wahrhaftigen Gott außer Christus Jesus. The Bible said he is the true image of God. Die Bibel sagt, er ist das wahrhaftige Ebenbild Gottes. I hope you understand. In Hebrew 1, In amen. Hebräer He 1 sehen said wir he is das. the true image of his father. Er ist das wahrhaftige Ebenbild seines And Vaters. that's why if you want to know his father, you must first of all know Christ. Wenn du seinen Vater kennen willst, musst du erstmal Christus kennen. And that is why if you want to know, if people say God killed their family, you know that Jesus, when he was here, did not kill anybody. Wenn He actually he gave people life. Leute sagen, dass Gott ihre Familie getötet hat, dann weißt du, dass sie nicht über Jesus Christus reden, weil Christus Jesus schenkt Leben, er ist das Are Leben. you getting it? Amen. When Jesus was here, he never killed Als anybody. Jesus hier war, hat er niemanden getötet. He is the only example of the only true God. Er ist das einzige Beispiel oder Ebenbild des wahrhaftigen Gottes. Is somebody getting it? So what Jesus did not do, the Was only true God will never do it. Jesus nicht getan hat, wird der einzige wahrhaftige Gott auch nicht tun. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Christ's revelation Die Offenbarung von in Christus all Jesus in things. allen Dingen. Amen. Amen. It is a revelation to know that there are two kingdoms on earth. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. No natural man can know this. Kein natürlicher Mensch kann das wissen. Amen. Amen. Natural man, all they know is just this world is this world. Natürliche Menschen, sie wissen einfach nur, dass diese Welt ist. Amen. And if they want to know about kingdom, they only know about different countries. Und wenn Sie über That's Königreiche all. sprechen, dann sprechen Sie über verschiedene Länder. Are you getting it? But this world as a kingdom, Also diese Welt als ein and the kingdom of Königreich heaven as a kingdom, they don't know that there are two kingdoms on earth. und das Königreich des Himmels als Königreich, das erkennen Sie gar nicht, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. It is a revelation to know this. Es ist eine Offenbarung, dies aber zu wissen. It means the Lord Jesus himself revealed it to you. Das heißt, der Herr Jesus Christus hat dir das offenbart. It means without him you cannot know this. Das heißt, ohne ihn kannst du das nicht wissen. You need him to know this. Du brauchst ihn, um das zu wissen. Praise the Lord. Halleluja. The natural man cannot know this. Der natürliche Mensch kann das nicht wissen. The natural man, like Nicodemus. Der natürliche Mensch, wie zum Beispiel Nikodemus. You know, he was so religious. Er war so religiös. But upon all, he was still a natural man. Aber dennoch war er ein natürlicher Mensch. Are you getting it? You know, religion is, you know, when people are religious, people always want to say they are no longer natural people. They are natural. The Bible called them natural people. Wenn Leute religiös sind, versuchen sie zu sagen, dass sie deswegen nicht mehr natürliche Menschen sind, aber sie sind natürliche Menschen, sagt die Bibel. Amen. A natural man does, we cannot know the things. If you go to 1 Corinthians 2, let's go there, please. 1. Korinther 2. Verse 14. 1. Korinther 2, 14. He said that the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. You know, the religious people, though they are spiritual, but they cannot know the things of Christ. Religiöse Menschen, obwohl sie geistlich sind, können sie dennoch nicht die geistlichen Dinge von Christus Jesus erkennen. And that's why Jesus called them natural people. Deswegen nennt Jesus die natürlichen Menschen. Amen. Mm. Because they cannot get this, the teaching of the Holy Spirit. Weil sie die Lehre vom Heiligen Geist nicht verstehen können. You know, in verse 13, look at verse 13. He said, which things we also speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Do you see it? The Holy Ghost is our teacher. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Are you getting it? But it needs somebody like me to teach Christ, to teach us, to show us. Aber er braucht jemanden wie mich. Like you and me. Wie dich, and that's why we go out and preach. That's why we preach to people. That's why anywhere we are, they see Christ. Deswegen, egal wo wir sind, sehen sie Christus. Wir repräsentieren Christus hier auf Erden. Are you getting it? It's anywhere we are. It said the spirit of his father will speak through us. Egal wo wir sind, der Geist seines Vaters wird durch uns sprechen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Ghost is our teacher. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Amen. Amen. The natural man, like Nicodemus, der natürliche Mensch wie Nicodemus zum Beispiel, cannot know the things of Christ. Kann die Dinge von Christus nicht kennen. Amen. Amen. They cannot get what Christ called revelation. Der kann nicht verstehen, was Christus Jesus Offenbarung nennt. Religious people are natural people. Religiöse Menschen sind natürliche Menschen. Again, because they cannot know things of Christ. Weil sie die Dinge von Christus nicht kennen. Praise the Lord. Halleluja. They might even be spiritual. Sind vielleicht geistlich. Amen. They might be spiritual. Sind vielleicht geistlich. You know, here in 1 Corinthians 2, it talks about spiritual things and spiritual. In Look at it. 2 spricht über geistliche Dinge. Verse 15, 1 Corinthians 2, verse 15. 1 Korinther 2, Vers 15. Praise the Lord. Okay, let's read from verse 13. He said, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Man's wisdom and not Christ's wisdom. Menschlicher Weisheit, nicht der Weisheit von Christus. But which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Are you getting it? But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They might be even spiritual. Sie sind vielleicht geistlich. No matter. No matter how they can see in the spiritual world. Aber egal wie sehr sie die in der geistlichen Welt sehen können oder agieren können. Are you getting it? How they, no matter their, you know, Though they can see a lot in the spiritual world. Auch wenn sie viel sehen in der göttlichen Welt. Amen. They can really see in the spiritual world, like this damsel. Sie können wirklich Dinge sehen in der geistlichen Welt, wie zum Are you getting it? Das Wahrsagermädchen. That girl was a religious lady. His Mädchen okay, war damsel. Ein religiöses Mädchen. Are you getting it? He was religious. Sie war religiös. He got his power from Satan. Hat ihre Kraft vom Satan bekommen. He could see that the disciple Paul and others they were from the Almighty God. Und sie konnte deswegen auch erkennen, dass Paulus und seine Leute, dass sie vom einzig wahrhaftigen Gott stammen. She knew that they were different. Sie wusste, dass sie anders sind. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The things of Christ are still hidden from them. Aber die Dinge von Christus sind immer noch verborgen vor ihnen. Things of Christ are still hidden. The truth. Die Wahrheit. Are still hidden from them. Ist immer noch verborgen vor they ihnen. They may not cry. They may know this is Christ. This is not Christ. The things, the truth, which is Christ Jesus, is still hidden from them. Sie mögen wohl Christus kennen, aber die Wahrheit ist immer noch verborgen vor ihnen. And we are still in 1 Corinthians 2. Look at from verse 6 to 8. 6 bis 8. He said that your faith should best stand in the wisdom of. Sorry. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Verse 7. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained from the world unto our glory. Verse 8. Which none of the princes of this world knew. He said they did not know. They don't know. Are you getting? He's talking about Satan. Amen. Es geht Satan. And his agents. Amen. Und seine Diener. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. If they had known the truth that Christ died to save us, they would not allow Jesus Christ to die. Hätten sie die Wahrheit gewusst, dass der Tod von Christus Jesus uns erretten wird, dann hätten sie nicht zugelassen, dass er stirbt für uns. The truth is hidden. Die Wahrheit ist verborgen, aber vor ihnen. And no matter, are you getting it? You need Christ. It's only Christ that can reveal the truth. Dafür brauchst du Christus. It is mystery. It is a mystery. Yeah. Are you getting it? That they know Jesus. The Jesus I know. Paul I know. You know, they you don't know the outside. The truth is just hidden. Dass sie Christus Jesus als die Macht über jegliche andere Macht erkennen. Und erkennen, wer sie hat und wer sie nicht hat. Das ist eine Sache, aber die Wahrheit zu kennen, ist eine andere Sache. Are you getting it? If they are not that Christ's death will free us, they will not allow him to die. Aber hätten sie das gewusst, dass sein Tod uns errettet, hätten sie nicht zugelassen, dass er uns, dass er das für uns tut. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Our words are God kind of truth. Unsere Worte sind Gottes Wahrheit. Amen. Our words. Unsere Worte. That we speak. Die wir sprechen. Are you getting it? That's why our communication must always be Christ. Deswegen muss unsere Kommunikation immer Christus sein. Anytime we speak, we release Christ. Und wenn wir sprechen, müssen wir Christus damit freisetzen. Is somebody getting it? It's like God himself. Wie Gott selbst. Remember, the word of God is Christ Jesus. Das Wort Gottes ist Christus Jesus. Is God the Son. Once he speaks, that's God's Son. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. That's John 3. Bei Gott. Amen. Lesen wir in Johannes 1, 3. John 3, 1. Johannes 1, 3. So, John, oh, sorry, thank you. John 1, 3. Amen. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. You can see that people say Jesus Christ is not God, is not. I don't even, praise the Lord. Du behaupten, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Why should you even be jealous of Christ Jesus? Du bist so eifersüchtig auf Jesus Christus. Amen. He is God. Yes, no, you cannot er ist change Gott, it. Du kannst es nicht ändern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Once God speaks, wenn Gott spricht, he said that word is Christ Jesus himself. Ist Christus Jesus selbst. And his spirit is the Holy Ghost. Und sein Geist ist der Heilige Geist. Amen. Amen. So also is you and me. So ist es auch mit dir und mir. Our words. Unsere Worte. Once we release words. Wenn wir Worte sprechen. I don't know when I will go into the message concerning this Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ich weiß, the revelation is coming more and more. Über die Botschaft über Gott, die Gottheit spreche, über Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Are you getting it? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Anytime you stand, it's God the Father, God the Son, God the Holy Ghost that is standing. Immer wenn du stehst, ist es Christus Jesus, der Vater, Sohn, Heiliger Geist, die stehen. Please know it. Wisse das bitte. I be aware of it. Sei dir dessen bewusst. You know, when we were in Nigeria, you know, when you are walking, you know that you are here, but not of here. Als wir in Nigeria waren, wussten wir, dass wir hier zwar sind in diesem Land, aber wir gehören nicht zu diesem Land. Are you getting it? You just know that because everything is different. So also as a citizen of the kingdom of heaven. You are here in this world, but not of here. Mit einem Bürger des Himmels. Du bist hier auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. You must be aware of it. Das muss dir bewusst sein. In everything. In allem. You must remember them in remember it in everything. Du musst dieser Wahrheit in allem bewusst sein. Are you getting it? When it's time to do anything, remember who you are. That's how the kingdom works. Irgendwas zu tun, erinnere dich daran, wer du bist. I hope you are getting it. Once you wake up, maybe I don't know the dream or whatever. Just wake up and remember that you are here, but not of here. Wenn du irgendwas geträumt hast, egal was es ist, erinnere dich einfach daran, dass du nicht von hier bist, sondern zum Herrn gehörst. Are you getting it? Or people are against you, or you know whatever is outside it. Just learn it, please. Amen. It's very important. Oder wenn Leute gegen dich sind, lerne das zu wissen, praise the Lord, wer du bist und zu wem du gehörst und wohin du gehörst. Our words are God kind of truth. Unsere Worte sind Gottes Wahrheit. The words that we speak. Die Worte, die wir sprechen. Amen. Amen. Vers 8. Of 1 Corinthians 2. Von 1. Korinther 2. Which none of the princes of this world knew. For had they know it, they would not have crucified the Lord of glory. If they have known our words, which are Christ himself, die Christus selbst sind, they would not have crucified the Lord of glory. They will not go, they will not go against you. But they don't know you. Aber sie kennen dich nicht. Third John said, no, First John, First John 3 said, they don't know you, they don't know you. Sie kennen dich nicht und sie kennen ihn nicht, deswegen kennen sie dich auch nicht. John 3, please. Go to John 3. Let's go to John 3. Look, if you look at here, John 3, Jesus was revealing to Nicodemus. Wenn wir Johannes 3 lesen, dann hat Jesus that there are two different kinds of kingdoms. Nicodemus offenbart, dass es zwei verschiedene Königreiche gibt. Is somebody getting it? Here he was revealing to Nicodemus that there are two kingdoms on earth. Hier hat Nicodemus offenbart, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. And not one. Nicht eins. Is somebody getting it? They don't know our ways. Sie kennen unsere Worte nicht. And they don't know like Nicodemus, they don't even know anything about Jesus' words. So wie Nicodemus auch nichts von den Worten von Jesus kannte. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 3. Vers 3. John 3:3. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. You were once born into this world, but you must be born again. Du wurdest einst geboren in diese Welt, aber du musst wiedergeboren werden. You have been born into the the natural kingdom. Du wurdest in das natürliche That Königreich you need to hineingeboren. be born again into another kingdom. Du musst nochmal geboren werden, ein anderes He was Königreich. revealing, you know, to Nicodemus that there are two kingdoms on earth. Er hat Nikodemus offenbart, dass es zwei Königreiche hier auf Erden Is gibt. somebody getting it? Praise the Lord. He Halleluja. said, you cannot see the kingdom of God. Du Amen. kannst das Königreich Gottes nicht sehen, sagt er zu ihm. Here the Lord is saying there are two births on earth. Hier sagt der Herr, dass es zwei Geburten auf Erden gibt. Two births. Zwei Geburten. Amen. Two kingdoms, zwei two Königreiche, zwei Geburten. It is a revelation to know that there are two kingdoms on earth. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass es zwei Königreiche hier auf Erden gibt. It is a revelation to know that there are two births on earth. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass es zwei Geburten hier auf Erden gibt. I hope you understand it. You know, he could not get it. Er konnte das nicht verstehen. From verse 4 now, please. Ab 4. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Praise the Lord. He could not get it. Er konnte das dann verstehen. A ruler of the Jews. Ein Führer der der Juden. Could not get it. Der Oberste der Juden konnte das nicht verstehen. Amen. He did not know that there are two kingdoms on earth. Er wusste nicht, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. He did not know that there are two births on earth. Er wusste nicht, dass es zwei Geburten hier auf Erden gibt. You know, Elisha knew that. Elijah wusste das. He knew that there are two kingdoms on earth. Er wusste, dass es zwei Königreiche hier auf Erden gibt. Even the old, are you getting it? He knew, that's why he said, those that be with us. He was talking of another world. Different from the world that everybody can see. Er hat von einer anderen Welt gesprochen. Anders als die Welt, die Menschen hier sehen. Praise the Lord. Halleluja. Until the Lord reveal himself to you, you are blind. Erst wenn der Herr sich dir offenbart, Wenn der Herr sich dir nicht offenbart, bist du blind. Are you getting it? Until he gives you his life, you are dead. Erst wenn er dir sein Leben nicht gibt, bist du tot. Are you getting it? Until you have his life, you are a dead man. Wenn du sein Leben nicht hast, bist du ein toter Mensch. Until you open your understanding, you can know nothing. Wenn er dein Verständnis nicht öffnet, kannst du nichts wissen. Praise the Lord. Halleluja. Even the old. Selbst im Alten. Elisha said, those that be with us. He was talking about another kingdom. Different die from the kingdom sind. Of this world. Er hat über ein anderes Königreich gesprochen. Amen. Anders als diese Welt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Everyone could count the Syrian army in the kingdom of this world. Jeder konnte die syrische Armee zählen in dieser natürlichen Welt. Are you getting it? It takes another eye to see the kingdom of heaven. Es braucht andere Augen, um das Königreich des Himmels zu sehen. You know, another eye need to be open to be able to see in the kingdom of heaven. Andere Augen müssen geöffnet werden, um Königreich von Christus sehen zu können. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The old, the kingdom of heaven, das alte Bündnis, das was already there. Im alten Bündnis war das the kingdom of our heaven was already there at that time. Elisha time. Are you getting it? Elijah time. They are not operating. You know, their system was not of here. They had that. They were of another kingdom. Sie haben zu einem anderen Königreich gehört. Ihr System war nicht von hier. You know that the kingdom of heaven then, it was not for everybody. Aber das Königreich des Himmels war damals nicht für jeden zugänglich. It's different now. Are you getting it? Why is it different? But now it's different because now everybody can be there. Es ist anders, weil jetzt jeder Zugang hat dazu. Are you getting jeder it? Kann da sein. Once you say yes to Christ, you are hungry of him. Sobald du ja sagst, we are just the same. Zu Jesus, hungrig bist nach Jesus. Sind wir eins. Allow your focus to be him. Zulässt Desire him, value him. Fokus auf ihn liegt, dass du ihn dir wünschst. Allow him to be him alone. Zulässt, dass nur er ist. The door is open. Lass die Tür auf. You also belong to him, and he belong to you. Und er gehört dann dir und du ihm. Amen. You know, then it was not for everybody. Damals war es nicht für jeden. God pick and choose. Amen. He pick and choose who he was going to go through. Like Abraham, like Moses. Gott hat sich ausgesucht, durch wen er wandelt, durch wen er geht, durch wen er lebt. He chose Abraham. Er hat Abraham ausgesucht. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Even John the Baptist. Selbst Johannes der Täufer. Amen. They have found grace. Sie haben alle Gnade gefunden. Without grace, no one can move with the Lord. Ohne Gnade kann niemand mit dem Herrn wandeln. Are you getting it? He stretched his grace towards them. That is why they were able to move with God. Er hat ihnen seine Gnade ausgestreckt, gegeben. His grace, but now his grace is for everybody. Aber jetzt seine Gnade then it alle. There was for some certain people. Damals war seine Gnade nur begrenzt auf einige Leute. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why in John 6:37. Let's go to John 6:37. Johannes 6:37. He said, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Whoever come to me, are you getting it? I will not drive you out. Wer auch immer zu mir kommt, I will welcome you. Verscheuchen. Ich werde be hungry of me. Willkommen heißen, aber allow your focus to be me. Lass zu, dass dein Fokus auf is mir somebody liegt. Getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, all that my Father giveth me. All those that are after my Father. Alle, die hinter meinem Vater her sind. That are looking for my Father. Nach meinem Vater suchen. Are you getting it? If you are hungry of my Father. Wenn du hungrig nach meinem Vater bist. Praise the Lord. Hallelujah. It's not the Father that he can choose. Es ist nicht der Vater, der sich aussucht, wen er wählt. Amen. At this period, no, this period of the Holy Spirit. In dieser Zeit des Heiligen Geistes. The period of the Spirit is knocking at every door. In der Zeit des Geistes. All doors. Klopft an jeder Tür. Is somebody getting it? We want to save everyone. Er will jeden retten. Amen. If Amen. If you go to Titus 2, go to Titus 2. Titus 2. Da steht das auch nochmal. Titus 2, Vers 3. Titus 2, Vers 3. Praise the Lord. Yeah. Oh, sorry. Titus 2 verse. Let me see. Titus 2 verse 11. Titus 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Amen. Mm-hmm. The grace is for all men. Then it was only for Moses. Denn die Gnade Gottes erschien, die Heilbringung ist für alle Menschen. Damals war es nur für Mose. Are you getting it? Mm-hmm. Moses found grace. Abraham found grace. Mm-hmm. Noah Abraham. Found grace. All of them. Are you getting it? Mm-hmm. It was the Lord picking and choosing. Es war der Herr, der sich ausgesucht hat, wen er nutzt, durch wen er arbeitet. But now he said, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Amen. He's knocking on every door. Er klopft an jeder Tür. Ja. Yes. Open for me. Amen. Allow me to come in. Und lass zu, dass ich in die Wohnung haben kann. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. His grace is not for sin. Seine Gnade ist nicht für Sünde. He said, teaching us, verse 12. Teaching us, his grace is a teacher. Unsere, die Gnade ist, seine Gnade ist ein Lehrer. Are you getting it? In 1 Corinthians 2, we read that the Holy Spirit is our teacher. In 1. Korinther 2 haben wir gelesen, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. And here he's telling us that grace is a teacher. Und hier lernen wir, dass Gnade ein Lehrer ist. Remember who the Holy Spirit is. Erinnert the euch Spirit dann, of grace. Wer der Heilige Geist ist, der Geist der Gnade. The Spirit of truth. Der Geist der Wahrheit. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. That's why under grace you lose the Holy Spirit. You allow him to work for you. Deswegen under law you grieving. In der Gnade lässt du zu, dass der Heilige Geist arbeiten und wirken kann. Aber im Gesetz bindest du ihm die Hände zu. Are you getting it, please? Under grace me, you see the finished work of Christ. Denn in der Gnade siehst du allein das fertige Werk von Jesus. Under law me, you are seeing what you do. Am Gesetz schaust du allein auf das, was du tust. Are you getting it? For people, for God, for yourself. Was du für dich tust, was du für Menschen tust und was du für Gott tust. If something bad happens, you will see what you did wrong. Und wenn etwas Schlimmes passiert, schaust du erstmal auf deine Werke, was du falsch getan hast. Are you getting it? You are under law. Dann bist du im Gesetz. You should remember the finished work of Christ that is over with whatever it is. An das fertige Werk von Jesus Christus erinnern, dass es vorbei ist. Are you getting it? Mit allem, praise the Lord. Stellt. That is how to live under grace. So leben wir in der Gnade. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, John 3, please. Quickly go to John 3. Nochmal zu Johannes 3. John 3. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus revealed to Nicodemus that there are two kingdoms on earth. Hier offenbart Jesus Nikodemus, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. Let's read from verse 5. Johannes 3, Vers 5. Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Praise the Lord. Hallelujah. Two beds. Zwei Amen. What's telling Nicodemus? There are two beds here on earth. Nicodemus sagt, es gibt zwei Geburten hier auf Erden. I came with the second birth. Ich bin mit der zweiten Geburt gekommen. Which is the real birth. Die wahrhaftige Geburt. The ist. True birth. Amen. Amen. In verse 7, it says, "Marvel not that I said unto you, you must be born again." He said, "You must." It's a must. Ihr müsst von neuem geboren werden. It's, are you getting? If you underline that must, I said you must. Ihr müsst von neuem geboren werden. Das ist kein gut gemeinter Rat oder Vorschlag. So yes, no, there's no way you can go about it. Du kannst das nicht that new birth is very, very important. The birth of Christ. Geburt von Christus to Jesus. To be born of God. Kannst du nicht born umgehen. By God. Das ist sehr, sehr wichtig, geboren zu werden aus Gott. Amen. Are you, for God to give birth to you. Dass Gott dir das Leben schenkt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He says you must be born again. Er sagt, du musst wiedergeboren werden. This is not just praying the prayer of salvation. Und das bedeutet nicht nur, das Errettungsgebet zu beten. It is not praying the prayer to become a Christian. Es heißt nicht, das Gebet zu beten, ein Christ zu werden. Praise the Lord. Hallelujah. That's not born again. Das heißt nicht, wiedergeboren zu sein. Amen. Amen. You don't pray to become a Christian. You pray to become a Christian, but your natural parents are still your natural parents as a Christian. Zu beten, dass du wiedergeboren wirst, dann sind deine natürlichen Eltern immer noch deine natürlichen Eltern als Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Your natural friends, your natural siblings, they are still your siblings, your family. Geschwister, deine natürlichen Eltern sind immer noch deine Geschwister. Your natural Familie. Children are still your children. Deine natürlichen Kinder sind dann immer noch deine Kinder. Is somebody getting it? Mm-hmm. To be born into the kingdom of heaven. It means you have another parents, another everything. Another brothers and sisters, that is Christ Jesus alone. Amen. Aber geboren zu werden in sein Königreich bedeutet, dass du eine neue Familie hast, eine neue Identität, eine neue Existenz. Praise the Lord. Hallelujah. Again, John 3:3. Johannes 3:3. He said to see the kingdom of God and not Christianity. Das Königreich Gottes zu sehen und nicht das Christentum zu sehen. Amen. And verse 5, he said, to enter into the kingdom of God and not to become a Christian. In das Königreich Gottes eingehen und nicht ein Christ werden. Amen. Amen. Again, it is a revelation. Es ist eine Offenbarung. Of Christ Jesus. Von Christus Jesus. To know that there are two kingdoms on earth. Zu wissen, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. From verse 8 of John 3. Johannes 3:8. Amen. He said, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but can not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Verse 9. Praise the Lord. Hallelujah. Nicodemus answered and said unto him, how can this thing be? The natural people cannot know them. They cannot know this. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus was surprised here. Jesus war überrascht. You know, because here, you know, Elijah knew it. Elijah wusste das. Are you getting it? But you cannot, you don't even know it. Du weißt das nicht. Is somebody getting something here? And look at what Jesus said in verse 10. Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knoweth not these things? Praise the Lord. Hallelujah. You can see that they are not there at all. Under religion. Da. You can never be there. Unter der Religion kannst du das niemals verstehen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The natural people cannot know this. Die natürlichen Menschen können das nicht wissen. To be natural means to be of the kingdom of this world. Natürlich zu sein bedeutet vom Königreich dieser Welt zu sein. The natural world belongs to Satan. Die natürliche Welt gehört dem Satan. Are you getting it? In 2 Corinthians 4:4, he said the God of this world in 2. Korinther 4, blind them. Lesen wir, dass der Gott dieser Welt sie geblendet hat. The Bible calls Satan the God of this world, the natural world. Satan, Gott dieser natürlichen Welt. Nicodemus was a natural man. Nicodemus war ein natürlicher Mensch. He was blinded by his own God. Er wurde verblendet durch seinen eigenen Gott. Are you getting it, please? Praise the Lord. Hallelujah. If you are a natural man, you know, if you, except you are hungry of Christ, you come to Christ. That blindness will go. Wenn du hungrig bist nach Christus, you will have your sight. And be able to see. Wirst du sehen können. Amen. It is a revelation to know that there are two kingdoms on earth. Es ist eine Offenbarung von Christus Jesus zu wissen, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. And the kingdom of this world. Das Königreich dieser Welt. In Luke 4, you know, Satan showed Jesus the kingdom of this world. In Lukas 4 hat der Satan Jesus die Königreich dieser Welt gezeigt. In Colossians 1:3, the Bible says we are be translated into the kingdom of Christ Jesus. Kolosser 1:3 steht, dass wir versetzt worden sind in das Königreich von Jesus Christus. Amen. Amen. Don't be ashamed of the kingdom of heaven. Schäme dich nicht für das Königreich des Himmels. Amen. Don't be ashamed to preach the message of the kingdom of heaven. Schäme dich nicht, dass die Lehre vom Königreich von Jesus Christus. You know, Jesus preached the kingdom of heaven. Jesus hat das Königreich von Jesus Christus gepredigt. He said, that is why I am even here. Er sagt, deswegen bin ich hier. Amen. In Matthew 4:17, he said, you know, this was the beginning of his ministry. If we go there, look, go there, please, go there. Matthew 4:17. Matthäus 4:17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. He preached the kingdom of heaven. I even say, he said it later. He said, that is why I'm even here. Amen. Er hat sogar später gesagt, deswegen bin ich hier. Praise the Lord. Even John preached the kingdom of heaven. Auch Johannes hat das Königreich von Christus. In Matthew 3, verse 1 and 2. Matthew 3, go there, please. In Matthäus 3, 1 und 2. Amen. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. The same kingdom message. Die gleiche is somebody getting it? Amen. Even Paul preached the kingdom of heaven. If you go to Acts 19, auch Paulus, go to Acts 19, hat das Königreich that has been the message. Das war das, die Botschaft. Amen. It's not about prosperity. It's not about healing. Nicht über Reichtum oder Heilung. It's about the kingdom of heaven. Über das Königreich des Himmels. Amen. Amen. Acts 19. Apostelgeschichte 19. Vers 8. 19, Vers 8. And he went into the synagogue and spoke boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. That's Paul. Amen. Also, if you also go to Acts 28, since we are still in Acts, go to Acts 28. Apostelgeschichte 28. Acts 28, verse 30 and 31. 30 und 31. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house. You see there? Paul was in a hired house. 30 and 31. You see there? Praise the Lord. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus with all confidence, no man forbidding him. Praise the Lord. He rented apartment or a house. Praise the Lord. Amen. You know, John was not ashamed of the gospel of Christ. Johannes hat sich für das Königreich von Christus Jesus nicht geschämt. Paul was not ashamed of the gospel of Christ, which is the gospel of the kingdom of heaven. Welches das König Evangelium von des Himmels ist. Amen. Even look at what Paul said in Romans 1. Schaut euch an, was Paulus sagt in Römer 1. Romans 1, verse 16 and 17. Römer 1, 16 und 17. Amen. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Praise the Lord. The gospel of the kingdom of heaven. Über das Evangelium von Christus Jesus. Don't be ashamed of it, please. Schäme dich nicht für das Königreich. He said, for it is the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. Unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first, also to the Greek. He said, for therein, verse 17, is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus himself was not ashamed of his own gospel. Jesus auch war nicht, hat sich nicht für sein eigenes Evangelium geschämt. He was proud of it. Er war stolz darauf. They were all proud of the gospel of the kingdom of heaven. Sie waren alle stolz auf das Evangelium des Himmels. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me repeat this again. Ich werde es nochmal wiederholen. Heaven without Christ Jesus is hell. Der Himmel ohne Jesus Christus ist die Hölle. Amen. Amen. There's nothing like heaven without Christ Jesus. Es gibt keinen Himmel ohne the Christus truth. Jesus, ohne die Wahrheit. The true Christ Jesus. Und den wahrhaftigen Christus Jesus. The truth. Are you getting it? Religion talk a lot about heaven. Even Christians. Are you getting it? Christians, the Muslims. Die ohne Christ, die sprechen über den Himmel. People will be disappointment will be so great that day. Und es wird viele Enttäuschungen geben. Amen. Wenn er wiederkommt. To talk about heaven and you are not there at the end. Über den Himmel zu sprechen und du bist gar nicht dabei. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. The Muslim, for example, Muslim, what they call heaven is without Christ. Was sie Himmel nennen, da ist Christus so nicht also zu is finden. The Christians. It's without the truth. Es ist ohne die Wahrheit, also ohne Christus. Are you getting it? It's without the truth. There's nothing heaven without the truth. Es gibt keinen Himmel ohne die Wahrheit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It means hell. Es bedeutet and not the true heaven. Und nicht der wahre Himmel. It is either the true heaven or hell. There's no number three. Es ist entweder der wahre Himmel oder die wahre Hölle. Es gibt keinen dritten Ort. It is also revelation to know that the kingdom of heaven does not work by sentiment. Es ist auch eine Offenbarung des Himmels zu wissen, dass das Königreich von Christus Jesus nicht durch Mitleid handelt oder entscheidet. I hope somebody is getting it. It is a revelation to know that the kingdom of heaven does not work by sentiment. Das Königreich des Himmels handelt nicht nach Gefühlen. Are you getting it? It does not work by any situation. Nach Situation. It does not work by any mother feeling, father feeling, or whatever feeling. Oder durch Muttergefühle oder Vatergefühle. It works by believing Christ. Sondern alleine nur durch Christus Jesus. Is somebody getting it? It does not work by any situation. Ist auch nicht situationsabhängig. It does not work by tears. Nur durch Tränen. Who cry most? Der meisten weint. Oh, you can see how she was crying, how he was crying. Wie er oder wie sie geweint. They give her bucket to cry and feel it. Aber Jesus cried, he wept, but he obeyed his father. Dann gibt dieser Person einen Eimer zu weinen, weil Christus Jesus hat geweint, er hat Blut geschwitzt. It is not who cry most. Es geht nicht um wer am meisten weint. Amen. Or the poorest. Wer der Ärmste ist. And that's why we don't give money to the poor. Deswegen geben wir Geld nicht zu den Armen. We don't go outside and bless the poor. Wir gehen nicht raus und segnen die Armen. We go outside and preach gospel to the poor. Wir gehen raus und predigen das Evangelium von Christus. We give them what man cannot give them. Wir geben ihnen das, was der Mensch ihnen nicht geben kann. Are you getting it? Remember, silver and gold have I not, but such as I have, I give unto you. Rise up. And walk. Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich euch. Nach Amen. Christus. Praise the Lord. Ja. There's war everywhere. Es gibt überall Krieg. Amen. You know, there's war within even a man. Within you, there's war. Gibt's in dir drin, gibt's einen Krieg. Within yourself. In dir drin. There's battle be inside you. Es wird einen Krieg geben in dir drin. War in the family. In der Familie. War in countries. In Ländern. And people are saying, where is God? Leute sagen, wo ist Gott? Amen. And why is he not moving? Wieso bewegt er something? Sich nicht? Wieso tut er nichts? Amen. Actually, he has done something. Aber eigentlich hat er schon was getan. He gave us the greatest. Er gab uns das Größte. He gave us himself. Er gab uns sich selbst. Praise the Lord. Hallelujah. There's nothing greater than that. Und das nichts, es gibt nichts was größer als das. Praise the Lord. Hallelujah. You know the Russia war in Ukraine, for example. In Russland. Amen. Israel war in Gaza. And everywhere. Krieg zwischen Russland und Ukraine, yeah. Oder Krieg zwischen Israel. You know, people are dying. Palästina. Leute sterben. Old people, alte Menschen young sterben, people, junge Menschen sterben. You know, average people, normale Menschen. Are you getting it? Little children, kleine, little babies Menschen are being killed. Werden getötet. They are not just crying, but they are being killed. Sie weinen nicht nur, sie werden sogar getötet. And the Lord and somebody will say, why is the Lord not doing anything? Und der Herr und Leute könnten auch sagen, wieso tut der Herr hier nichts? He has solved the problem. Aber er hat das Problem schon gelöst. They refuse to accept him. Aber sie weigern sich, ihn zu akzeptieren. Amen. And that's why the Lord does not work by sentiment. Deswegen wandelt der Herr eben nicht and durch we should learn never to walk by sentiment. Gefühle. Und wir sollten auch nicht durch Gefühle somebody wandeln. Is crying. Weil jemand weint. Somebody, you know, I hope somebody is getting it. Yeah. Satan loves sentiment. Der Satan liebt Gefühle. It is one of his weapons. Es ist einer seiner Waffen. Praise the Lord. Halleluja. Beware of that sentiment of Satan. Satans. Amen. Is somebody getting it? The kingdom of heaven does not work by sentiment. Das Königreich des Himmels wandelt nicht durch Gefühle. You only work by Christ Jesus, believing Christus Jesus, ihn glauben. Amen. It only works by choosing Christ. Es funktioniert nur, indem man and not by crying. Ihn wählt, nicht indem man weint. Amen. Amen. Instead of crying, why don't you just choose Christ? Statt zu weinen, deshalb entscheidest du dich einfach für Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It does not work by pain. Funktioniert nicht durch Schmerz. Satan loves tears. Der Satan liebt Tränen. He knows that when man sees tears, his man moves. weil er weiß, dass wenn der Mensch Tränen sieht, ist der Mensch bewegt dazu. We are not natural people. Wir sind keine natürlichen Menschen. And that's why tears should never move us. Deswegen sollten Tränen uns nicht What bewegen. Should move us is Christ Jesus. Das Einzige, was uns bewegen sollte, ist Christus Jesus. Is somebody getting it? The natural tears move. Five senses, you know, they can see, they can feel it. They move the natural people. But you are not a natural man. Berühren Menschen, sie bewegen Menschen dazu, nachzugeben oder Dinge dann doch zu tun und Dinge nicht zu tun. Aber wir sind nicht natürlich Mensch, wir sind Christus Jesus. Amen. Amen. If I see somebody crying, I just my prayer for that person is that person is saved. That's all. Wenn ich jemanden sehe, der leidet, der weint, dann bete ich eher dafür, dass diese Person zu Christus Jesus kommt. That person allow Christ to save him. Dass diese Person zulässt, dass Christus Jesus sie rettet. I'm not praying that Christ save this person. Und nicht dafür. I don't pray that Christ will save them. I pray that they should allow Christ to save them. Okay. Ich bete nicht dafür, dass Christus sie rettet, sondern dass sie zulassen, dass sie die Errettung von Christus Jesus annehmen. Are you getting it? He want to save the whole world, but we dare allow him. Denn er will die ganze Welt retten, aber I hope you are getting it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because that's religious prayer. God save them. He wants to save them, but we dare allow him to save them. Weil das ist ein religiöses Gebet zu beten, dass Gott das tun soll, weil er hat es schon getan und er will es auch für jeglichen anderen Menschen tun, aber es ist immer noch deine freie Wahl, ob du das zulässt oder nicht. Praise the Lord. Halleluja. Satan loves tears. Der Satan liebt Tränen. He knows that man, once man sees tears, man, it moves man. Er weiß, dass sobald der Mensch Tränen sieht, knickt der Mensch ein. It is one of his weapons. Es ist eine seiner Waffen. Amen. That he always want to steal God's Want to use to steal God's children. Die nutzen wir, um Kinder Gottes wegzustehlen. Situation control. Dass sie von Situation kontrolliert People werden. People are crying. Von Menschen, die They weinen. They are dying. Leute, die sterben. They are poor. Die arm sind. No food. Die kein Essen haben. We don't move by them. Aber danach handeln wir nicht, wandeln wir nicht. We don't move by situation. Wir wandeln nicht durch Situation. Remember Moses. Erinnert euch an Mose. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Moses. Mose. He moved by situation. Er 10 years became another 30 years. Er wurde von der Situation beeinflusst und aus 10 Jahren wurden 40 Jahre. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If you allow flesh to move you, you will regret it. Es ist Fleisch. You are not doing yourself good and you are not doing them any good. Kontrolliert. Dann tust du dir selber nicht gut und tust auch den anderen Menschen nicht, auch nicht damit gut. Moses moved by them. Mose. Go to Exodus. Let's just go to just one place. We are almost close. Amen. Amen. Exodus, please. Exodus 2. 5. Mose. Also 2. Mose. Dankeschön. 2. Mose. Vers 11. Vers 11. And it came to pass. In those days, when Moses was grown, that he went out into his brethren. Okay, 2. Mose. Are you getting it, please? He went to see his brethren. He went to see the natural, you know, the Israelites. Amen. Amen. Let me call them his family. Mm-hmm. Amen. Of the same country. Um seine Familie aus dem gleichen Land zu besuchen. That he went out unto his brethren and looked on their bodies. You see that? He saw what they were going through. Er schaute, sah ihr Leid. Beware. Nicht in Acht davor. Amen. He saw what they were going through. Er hat gesehen, was sie durchgemacht haben. Praise the Lord. Don't move by the flesh. Lass dich nicht vom Fleisch. Yeah, in the hospital, they are sick. Dass sie That's not your business. Dass sie im Krankenhaus. Your sind. Business is telling them come to Christ. That's all. Das ist nicht deine Sache. Deine Sache ist es, ihnen zu sagen, dass sie zu Christus kommen. He said, what you are owing them is love, and God is love. And God is Christ. Christ is God. Amen. You are owing them Christ. Mm-hmm. And that's all. Was du ihnen schuldest, ist Christus, ist Liebe. Und Liebe ist Gott und Gott ist Jesus Christus. Is somebody getting here? Amen. Amen. He looked on their bodies. And he spied an Egyptian, smiting an Hebrew, one of his brethren. Then he now, you know what he did later. Wir wissen, was er getan hat. He killed that man. Are you getting Er it? hat diesen Ägypter He getötet, moved by sight. weil er sich von dem, was er gesehen hat, beeinflussen hat lassen. Are you getting it? He moved by Die situation. Situation hat er sich He korrumpieren moved by the lassen. pity of this Durch world. das That's not the Mitleid system of dieser Christ. Welt hat er sich dazu bewegt, zu töten. Aber das ist nicht das System von Christus. He moved by them. Er hat sich durch diese Menschen beeinflussen I hope lassen. you get it. He moved by what they were facing. Er hat sich von dem, was sie durchgemacht haben, beeinflussen Are lassen you get? I hope you get und it. danach gehandelt. He was moved by their crying, their poverty, their hard labor. Ihre harte Arbeit, ihre Last, ihre Armut He hat ihn moved dazu by the bewegt, flesh. im Fleisch zu wandeln. Und das Allow it to be by the Spirit, lasst zu, dass wir nach dem Geist wandeln, by durch Christ. Christus wandeln. Amen. If they Amen. are choosing Christ, Wenn sie Christus Jesus that should wählen, be what move you. das sollte das sein, was uns If they bewegt. are saying yes to Wenn sie Christ, Ja sagen zu if they are Christus, hungry of Christ wenn sie Jesus, hungrig sind nach Christus Jesus, Amen. Amen. We move by Christ alone. Nur Christus ist derjenige, der uns bewegt. We don't move by they are in the hospital Aber nicht or they are durch sick. It is very serious. deren Krankheit oder Beware. beim Arzt sein oder krankhaft sein. Beware. Nimm dich in Acht davor. Praise the Lord. Halleluja. We stop here, please. I don't know if people have questions. Amen. Amen. Praise the Lord.